nichts lebet außer mir. O schwere Prüfung, doch gerecht ist Gottes Wille. Ich murre nicht, das Maß der Freiheit, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich!